Man, es ist Edgar, der bessere Rapper verglichen mit dem Rest. Wenn wir davon ausgehen, dass Biggie wirklich tot ist. Und es gibt keinen Grund zu glauben, dass Biggie lebt. Wenn es nicht die klare war, dann gibt es ja noch AIDS, Krebs, Lungenentzündungen, Briefbomben und FedEx. Soll heißen, ich bin schon stochastisch betrachtet der Beste. Aha. Yes, Sir, Edgar, der Staubsauger-Ausschalter, wenn es Sonntag früh ist und ich noch eine Stunde schlafen will. In meinen Augen gibt es da keinen, der besser ist, denn Tupac weiß genau, dass er wieder auf die Fresse kriegt, wenn er sich nicht weiter totstellt, der Bastard. Gute Laune, jetzt ist Edgar Wasser, hier macht Platz da. Doch wenn die Nacht einbricht und alle schlafen, lieg ich in meinem Bett und höre alle seine Alben, auch die neuen Sachen, die ich zugelassen hab. Dann ruf ich Biggie an und kaufe ihm ne Knarre ab. Mann, es ist Edgar, der Name hat Priorität, mein allerbester Rapper auf der Erde, was geht? Wär ich Pinocchio, dann könnte ich solche Dinge nicht sagen. Aber ich bin nicht Pinocchio, Mann, wie ist mein Name? Mann, es ist Edgar, der Name hat Priorität, mein allerbester Rapper auf der Erde, was geht? Wär ich Pinocchio, dann könnte ich solche Dinge nicht sagen. Aber ich bin nicht Pinocchio, Mann, wie ist mein Name? Mann, es ist Edgar, bester Rapper auf der Welt, folgt meinen Gedankengängen, als wären wir bei Twitter. Oder so, als hätten wir die 30er Jahre. Und dann folge meinen Gedankengängen, als wären sie Hitler. Ich sag manche Dinge nur, weil ich drauf Lust hab und nebenbei bemerkt auch keine historische Schuld trag. Hey! Ich lehne mich gerne aus dem Fenster, außer wenn ich eigentlich auch drin rauchen darf. Und Savasch hat gesagt, ich solle ihm mal meinen Flow leihen. Rate mal, ob ich ihn zurückbekomme, aber oh nein. Und dieser Sammy Deluxe schuldet mir noch Geld für einen Text. Ich glaube, ich rufe mal Schröder an, ah, da ist besetzt. Doch wenn die Dunkelheit einbricht und alle schlafen, liege ich in meinem Bett und höre alle seine Alben. Also die von Schröder, aber die von Sammy auch. Ich rufe Savasch an und frag ihn, ob er meinen Flow noch braucht. Mann, es ist Edgar, der Name hat Priorität, mein allerbester Rapper auf der Erde, was geht? Wär ich Pinocchio, dann könnte ich solche Dinge nicht sagen. Aber ich bin nicht Pinocchio, Mann, wie ist mein Name? Mann, es ist Edgar, der Name hat Priorität, mein allerbester Rapper auf der Erde, was geht? Wär ich Pinocchio, dann könnte ich solche Dinge nicht sagen. Aber ich bin nicht Pinocchio, Mann, wie ist mein Name? Mann, es ist Edgar. Miami Vice.